Ey, Alter, ich noch nie einen Autonomen gesehen. Alter, der letzte Autonome, den ich gesehen habe, der liegt jetzt noch im Krankenhaus, du. Bist das auch du? Alter, ich sag dir, lass doch Geräusche aufnehmen, so, vom brechenden Kniescheiben oder was. Alter, und fliegen den Zähnen, das kommt total gut, Alter, du. Terror, Totschlag, Türkenjagd. Begegnungen mit Skinheads. Eine O-Ton-Collage von Jens Dücker. Und dann fing's an. Der Mob rollt raus, ab in die Stadt und zuschlagen. Und dann wird eben halt alles, was sich gegen uns stellt, eben halt weggehauen. Was war das Endergebnis? Die Frau, die Wirtin, hat den Laden nicht aufgemacht. Weil, ist auch verständlich, wenn bei mir vor knapp 100 Glatzen stehen, würde ich auch nicht aufmachen. Wenn ich stinknormaler Mensch wäre, hätte ich auch Angst um meine Knarre. Skinhead ist eigentlich eine Jugendbewegung, die es am längsten auf der Welt gibt. Also solche Jugendbewegungen gab es noch nie, die so lange durchgehalten hat, ohne Pause. Man, wenn man in Lübeck durch die Fußgängerzone geht, mit kurzen Haaren und Boots an, Bomberjacke, also ohne Schlägerei kann man da nicht längst gehen. Und wenn ich da einen mit einem Stein erschlagen habe, irgendwie einen Polizisten, wenn ich da einen getroffen habe, da habe ich überhaupt kein Mitleid für. Wir sind halt diejenigen, die das Ganze ausbüßen müssen im Endeffekt. Harmlosen Passanten zusammengetreten. Das war kein harmloser Passant, das war ein Punk. Oder was auch immer. Aber ohne Grund wurde er bestimmt nicht zusammengeschlagen. Ich muss ehrlich sagen, also ich hätte vielleicht schon ab und zu mal Bock, eins von diesen braunen Schweinen zu killen. So, ne? Bloß habe ich keinen Bock, wegen so einem Arschloch in den Knast zu gehen. Ne? Skinheads lassen sich nicht über einen Kamm scheren. Das Spektrum reicht nicht nur von deutsch-national bis neonazistisch. Ich bin Sharpskin und Sharp heißt Skinheads Against Racial Prejudice. Das heißt Skinheads gegen rassistische Vorurteile. Das ist eine lose Vereinigung von Skins, die ursprünglich aus England kommt. Also ursprünglich aus Amerika, dann über England nach Deutschland gekommen ist. Und jetzt hier auch von einigen Leuten betrieben wird so. Und ja, Sharpskins sind eigentlich die Minderheit, aber es wird gesagt immer mehr. Ich bin eigentlich ein richtiger Skinhead, ne? Also das ist eigentlich die Tatsache, ne? Gut, die Boneheads, also so nennen wir diese Idioten, diese Nazis, sie behaupten zwar immer, ja, dass die Skins und so, das waren immer Nazis und also wenn du sie mal fragst, also Skins waren immer Nazis, aber wenn man mal die Geschichte der Skinheads verfolgt, so 60er Jahre und so irgendwie und aus den Mods raus und die Skins haben damals zusammen mit den Schwarzen getanzt, ne? Haben zusammen mit den Farbigen, es gibt übrigens auch sehr viele farbige Skins in England, auch hier in Deutschland ein paar, irgendwie haben zusammen mit Farbigen zusammen gegen die Polizei gekämpft irgendwie, ne? Und deswegen widerspricht sich ja schon irgendwie, dass von Anfang an die Skins irgendwie Nazis waren. Diese heilschreienden Massen, die jetzt auch in Ostdeutschland irgendwie wie Ratten aus den Löchern kommen und so irgendwie, die haben mit richtig Skinhead sein, mit dem Skinhead Way of Life überhaupt nichts zu tun, nicht die Bohne irgendwie. Die meinen, sie ziehen sich die Bomberjacke an, schneiden sich eine Glatze, ziehen sich Docs an und schreien sich heil und dann werden sie auch so jetzt die Skinheads und so, ne? Das wäre das gleiche, als wenn mein Opa sich ein Iro schneiden würde, dann wäre er noch lange kein Punker, ne? Sharpskins, das ist für mich kein Skinhead. Das sind, also hier in Bremen, so die Sharpskins, das sind für mich die letzten Lappen. Die schleimen sich ein, die haben überhaupt kein Selbstehrgefühl, die haben überhaupt nichts für sich selber. Die schleimen sich da nur ein, nur um keinen Ärger zu kriegen. Deutschland. Vaterland. Ein Begriff mit hohem Stellenwert, der die Skinheads des rechten Spektrums verbindet. Also ich würde alles für mein Land tun. Alles. Auch wenn ich ganz genau weiß, dass ich da drauf gehe. Ich bin stolz aufs Vaterland, aufs deutsche Vaterland, weil ich erstmal hier geboren bin, das ist ganz klar. Ich stehe zu allen, außer zur deutschen Politik, die im Moment herrscht. Wenn man sich allgemein mal unsere Geschichte anguckt, was wir alles hervorgebracht haben, wenn man sich nur mal, weiß ich, die klassische Musik oder sowas anguckt, wo kamen denn die ganzen Klassiker her? Die kamen doch wohl aus Deutschland. Mozart, Händel, weiß ich, die kamen alle aus Deutschland. Oder weiß ich, die größten Erfindungen, die sind aus Deutschland hervorgegangen. Ich war nicht stolz auf die jetzige Bundesrepublik, sondern auf deutsche Vergangenheit, 33, 45. Aber nicht alle national orientierten Skinheads sind Nazis. Faschisten, so was ich weiß, sind für mich auch normal so keine richtigen Skinheads. Hier, natürlich ist ein Skinhead rechts und so, ne? Also was ist rechts, aber ich habe auch meine eigene Meinung. Aber ich bin kein Faschist oder Neonazi oder irgendwas in dem Gleichen. Habe ich nichts mit zu tun. Guck mal, wenn zu mir einer sagen, ich bin Faschist, dann hau ich gleich einer rein, weil das ist Blödsinn. Ich habe selbst ein paar ausländische Freunde und die kommen mit mir gut klar, ich komme mit denen gut klar, das ist mir relativ egal. Ja? Und die ganzen Leute, die Skins und Faschismus, ich weiß nicht, also ich würde sagen, das sind zwei Welten. Ne? Da hat jeder, glaube ich, jeder eine andere Meinung. Ne? Was macht einen Skinhead aus? Wir mögen das nicht so, also stinknormal rumlaufen. Wir sind was anderes. Wir wollen unser eigenes Leben führen, wir wollen akzeptiert werden. Wir stehen dazu, wie wir rumlaufen, was wir sind. Erstmal, für mich ist das eine große Familie, was normalerweise großer Zusammenhalt ist. Jedenfalls so wird das in den Liedern gesungen. Aber es ist zwar kaum da, dieser komische Zusammenhalt, aber wenn der da aber ist, teilweise ja. Wenn der Zusammenhalt da ist, dann ist der auch ziemlich groß. Ich habe eigentlich, kann man sagen, in ganz Deutschland meine Kumpels jetzt, wo ich auch hinfahren kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel als ganz normaler, wenn ich aussehen würde wie du, ich fahre jetzt nach Österreich. Ich bin, weiß ich, von der Schule mal, wann war das, schon ein bisschen länger her, bin ich nach Österreich gefahren, habe da ein paar Glatzen kennengelernt und so. Ich bin gleich mit denen richtig gut ausgekommen. Und das waren echt Kumpels. Mit denen war ich sofort Kumpels. Da hätte ich, weiß ich, eine Woche schlafen können, die habe ich sofort ansprechen können, da habe ich eine Woche schlafen können und so weiter. Das ist doch toll. Na, erstmal Randale, Saufen und Weiber. Oi. Wenn man Skins ist, heißt es nicht unbedingt Randale. Man kann auch mal ein Wochenende ohne Schlägerei verbringen. Dann so irgendwo nur eine Fete machen und dann saufen. Aber ich meine, das gehört nun mal dazu. Dass man ab und zu mal eine Schlägerei sucht. Aber das hat sich immer abgewechselt. Mal war ich einen Tag total auf Partei eingestellt. Den anderen Tag war es wieder anders. Wir sind eine Minderheit in Deutschland, sehe ich jedenfalls so. Und wir, was weiß ich, bei uns ist es natürlich auch so, wir trinken mal gern einen und hauen dann, weil wir Spaß dran haben, einen weg. Weil ich hau auch manchmal Leute weg, weil ich keinen Grund dazu habe. Das gehört nun mal dazu. Das ist nun mal so, dass wir nicht denken wie Otto Normalverbraucher in Deutschland. Als Skinhead müssen wir uns Respekt verschaffen, sonst können wir als Minderheit nicht überleben. Wir machen ja nur Ärger in unserem eigenen Land. Was heißt Ärger? Wir verteidigen unser Land, würde ich mal so sagen. Das heißt also, dass die Skins sich untereinander selber nicht vertragen. Also die reden immer von Zusammenhalt und so, aber dabei gibt es das gar nicht. Es gibt das vielleicht zwischen den einzelnen Gruppen, aber von verschiedenen Gruppen aus, also Lübeck, Hamburg jetzt zum Beispiel, also die vertragen sich auch nicht besonders und also einen Scheiß Zusammenhalt. Hauen sich gegenseitig in die Fresse. Gewalt. Auf diesem Gebiet machen die Skinheads Schlagzeilen. Ich meine, das wird ja sowieso immer brutaler, also Fäuste und Stiefel, das war in Ordnung, aber jetzt kommen ganzen Ballermänner dazu, Messer und all sowas und das ist halt nicht mehr der Sinn. Feindbilder. Also alles, was nicht unserer Meinung ist, würde man sagen. Ja, vor allen Dingen Punks und überhaupt Linke. Gegen Ausländer sein und vor allen Dingen gegen die Juden. Wir können auch ein bisschen mehr als noch aufschlagen, ne? Obwohl ich an die Adresse der Bonitz auch, ja, also die Nachricht gerichtet haben möchte, dass wir auch raufhauen können, so, ne? Dass wir es auch tun werden, wenn wir. Ja, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, ne? Einen Türken totschlagen? Also, mich würde das eigentlich wenig kratzen, aber dann kriegt man wieder Ärger mit der Justiz und überlegen tut man sich das schon, ob man aufhört oder lieber weiterschlägt. Bloß, wenn man da so einen richtigen Hass drauf hat. There's one. eingetreten. Und ja, auf Deutsch gesagt, bis er sich halt nicht mehr bewegt. Natürlich nicht totschlagen, aber dass er gut was abkriegt. Ja, es ist halt, wenn er auf den Boden lag, nochmal reingetreten oder mit dem Baseballschläger nochmal zuhauen und ja, halt immer ein und dasselbe. Und so war das halt mal abwechselnd. Ja, Kiefer mal kaputt reden, ne? Für den, der auf dem Boden liegt, schmerzhafter. Dadurch lernt er, dass er uns nicht anzumachen hat. Wenn er ein Schwein ist, wenn ich genau weiß, das ist ein Schwein, dann vergesse ich meine Moral. Dann kann ich mit meinem Gewissen echt vereinbaren, wenn ich einen Stein am Ding gegen den Kopf schmeiße. Das kann ich hundertprozentig mit meinem Gewissen vereinbaren. Da habe ich auch überhaupt kein Mitleid gegen, weil ich den dann auch treffen will. Und dann was heißt, freue ich mich, aber habe ich nichts gegen, wenn ich den getroffen habe. Dann bin ich etwas glücklich, ja. Kann ich jetzt erstmal was zu dem Frust sagen und Hass? Dass die Leute uns auch mal verstehen, irgendwie, dass wir überhaupt Hass haben, teilweise. Bei uns in Celle ist das so, dass bei uns die ganzen Diskotheken, wo man vielleicht mal am Wochenende hingehen kann, wenn irgendwas anderes nicht los ist, sind von Ausländern besetzt. Und mit denen gibt es dann Reibereien. Weil das klar ist, wenn zwei verschiedene Fronten aufeinandertreffen, gibt es immer Eskalationen. Und schön, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt am Wochenende? Wir sitzen auf der Straße, wir versuchen irgendwo anders hinzugehen. Da kommen wir nicht rein. Wir haben überall Hausverbot bei uns in Celle. Was machen wir? Wir sitzen auf der Straße. Und wenn du auf der Straße sitzt am Wochenende und Frust hast, dann ist das ganz klar, dass es irgendwann eskaliert. Da kriegst du richtig Hasskappe, wenn du nur auf der Straße sitzen musst und überhaupt nichts passiert. Es ist langweilig. Wenn ich mich 4-5 Mal nicht in der Woche geschlagen habe oder 6 Mal, dann ging es mir Ende der Woche dreckig. Dann fehlte mir irgendwas. Also ich musste das richtig haben. Das war irgendwie wie so ein Zwang. Das ist genau das Gleiche, als ich angefangen habe, mich zu tätowieren. Das erste Mal. Beim ersten Mal tätowieren gehabt hatte, da muss ich wieder hin. Das ist wie eine Droge. Das ist ein Muss, das ist ein Brauch. Das braucht der Körper. Diese Gewalt, wie die ausatmen kann. Und das reizt. Das wird zur Sucht. Sucht? Auch der Mediziner Olaf Koop hält diesen Begriff für durchaus angebracht. Es gibt zwei Formen von Zerstörungen. Also einerseits die Selbstzerstörung. Da würde ich die Drogen dazu nehmen und auf der anderen Seite die Zerstörung dessen, was man vielleicht als kulturelle Umwelt oder Menschen oder Sachen bezeichnet. Beides hat interessanterweise auch eine Form von Lustempfinden. Eine Bewegung geht mir nach innen und die andere nach außen. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass sowohl die Drogensucht als auch die Gewaltsucht eine Wurzel haben. Denken Sie nur, man spricht auch zum Beispiel beim Morden vom Blutrausch, ja, dass der Mensch eigentlich außer sich gerät. Und dann kann man sich vorstellen, dass das, ich nenne das ja mal von der Jungschen Psychologie, dass das, was als Zerstörungspotenzial, überhaupt von der Psychoanalyse als der Zerstörungstrieb oder das, der Todestrieb oder wie Sie das auch immer wollen, dass der dann rein zur Darstellung kommt. Eins glaube ich nicht, dass Juden vergast worden sind. Also das glaube ich bis heute nicht. Und dabei werde ich auch bleiben. Aber ich meine, okay, die wurden gefoltert, nur so war nicht in Ordnung. Aber dass sie vergast worden sind, das glaube ich nicht. Ich würde sagen, wir hatten damals mit den Juden keinen Krieg, weil die keine Chance hatten. Die haben sie so verfolgt und ich meine, sie sind eine verfolgte Religionsgemeinschaft gewesen, aber das glaube ich auch nicht, sondern das ist damals schon so gewesen und also ja, ich kann dazu eigentlich auch nichts sagen, weil ich weiß auch nicht genau, was damals so abgelaufen ist da mit den Juden. Ich weiß, es ist gemein, doch die Welt ist viel zu klein. Also lasst uns bombardieren. Ich bin Bombabilo, bring heute zu. Ich bin Bombabilo, Bombabilo. Okay. ich wurde Skinhead dadurch, also von mir aus selber, hat das zugetragen. Da bin ich damals in der Schule, also da war ich vielleicht mal gerade in der 7. Klasse, da bin ich schon gleich für den Zweiten Weltkrieg passiert. Das hat nachher dann auch abgenommen, weil ich damit überhaupt nicht was erreichen wollte oder so. Ich habe mich dafür interessiert, weil das deutsche Geschichte war. Bin nach Bremen gefahren, zuerst ganz normal, längere Haare. Dann habe ich da so ein paar Skins kennengelernt, die haben mich akzeptiert, so wie ich war, mit langen Haaren und so. Und dann bin ich öfters mal mit denen losgezogen. Und dann habe ich das so gemerkt. Also ich rede mit meiner Mutter ab und zu. Meine Mutter ist grün alternativ und Antisexistin. Und ein bisschen emanzipiert ist sie wohl auch, also ein bisschen mehr. Und mit der habe ich auch manchmal irgendwie Auseinandersetzungen und so. Sie versucht mir auch immer, sie ist so eine, sie diskutiert gerne, sie versucht immer den Sachen auf den Grund zu gehen, durch stundenlange Diskussionen und versucht den Ursachen nachzugehen. Und dann verstehe ich das immer nicht. So eine Leute verstehe ich beim besten Willen nicht, wenn man irgendwas mal gesagt hat aus irgendwelcher Laune hinaus, die da gleich tief reinbohren müssen und irgendeine schlechte, Erfahrung in der Kindheit daraus versuchen zu machen. Ja, das sehe ich bei meiner Mutter genauso. Also meine Mutter kommt ja abends ab und zu rein, dann will ich wirklich schlafen. Wenn ich morgens hoch muss um 4 Uhr oder so, dann packe ich abends um 10, halb 11 ins Bett und dann kommt meine Mutter noch rein. Weil halt gerade mal wieder Zeitung gelesen oder so und stand irgendwas drin, Skinheads. Dann kommt sie wieder rein, rappt mich voll und so, muss ich mich wieder verteidigen und sage, weil ich echt schlecht gestellt bin, wenn man mich abends noch damit belästigt, ne? Wenn ich dann morgens früh hoch muss, weil als Fleischer muss echt hart mal laufen. Und dann reagiere ich mal ziemlich aggressiv. Dann sage ich irgendeinen Satz raus hier oder ich hau dir einen Schädel. Das mache ich nur so, also nur wörtlich, ne? Oder lass mich in Ruhe, ich will jetzt pennen oder so. Dann kommt immer diese, was habe ich damals für falsch gemacht? Ich habe mich selber da hin erzogen. Ja, also ich habe mir mal eine Zeitung gekauft von der NPD. Und durchgelesen fand ich ganz gut. Da habe ich mir mehr davon besorgt. Ja, das wurde mir nachher aber alles ein bisschen zu lasch, bis ich an die FAP rankam und an die NF. Und nachher auch noch kurz einen Kontakt mit der NSDAP. Damals, da war ich ab und zu mal mit Dürren zusammen und so, mal irgendwas unternommen, aber das hat sich langsam dann so entwickelt zum Rechten hin, bis es nachher ins Extreme gegangen ist. Wenn da jetzt irgendwelche Kids dabei sind, weiß ich, 15, 16 oder so, und die wollen sich irgendwie profilieren in der Bewegung und so, die rennen dann gleich drauf los und klatschen den um und fühlen sich wie die tollen Hechts, um anerkannt zu werden. Ja, bloß dann klatschen sie gleich mit 4 Leuten auf einen. Wenn ich hier in Achim sehe, den Nachwuchs, laufe mit Bomberjacke rum, Tarnbomberjacken und so, die wirkliche Skinhead-Bewegung wird zu stark von den Parteien ausgenutzt. Und das ist ja teilweise echt so, dass irgendwelche Parteiwichser sich eine Glatze scheren oder auch nicht eine Glatze scheren, ins Stadion gehen, da ein paar Bierchen schmeißen und sagen, hey, kommst du heute Abend mal zu meinem Parteiabend? So läuft das doch teilweise. Und dann werden eben halt ein paar Attacken und losgelassen, lass uns die Linken weghauen, lass uns mal das Haus stürmen und so. Und wir sind in der FAP und sonstiges. Und wenn die FAP druckt zum Beispiel irgendwelche Spuckis und so, wo draufsteht, da ist eine Glatze drauf, die zerschlägt, eine Hammer und Sichel oder so. Oder zerschlagt die Rotfront und so, oder was? Ja, da stehe ich auch zu. Sonst irgendwas, ja gut, das sind unsere Ansichten, ne? Und aber das wird von den Parteien ausgenutzt. Die unterstützen unsere Ansichten, damit wir denen näher kommen. Man fängt an als, kann man sagen, Rechtsradikaler. So ungefähr. Ja, da fangen die meisten an. So fangen die meisten an. Weil dann werden die Eltern, machen die mehr mit, merken sie die Einschläge wohl mehr, werden sie reifer. Dann kommt das so, gut, ich bin zwar rechts, aber ich lass mich nicht mal als Nazi abstempeln oder als Faschist oder. Dann eben halt nur, ich habe meine rechte Einstellung und gut ist wie ein jeder normaler Mensch. Naja, es fängt damit an, dass Seminare zum Beispiel abgehalten werden über das Rechte, also über rechtliches Gedanken und den Wehrsport und halt so mal irgendwelche Aktionen machen. Na, darüber möchte ich nicht reden. Also wenn wir jetzt von der Pubertät sprechen, dann sprechen wir von einer Zeit, wo ja sowieso sehr viel innerlich und äußerlich ins Wanken kommt, wo Jugendliche erstens sehr leicht auch suchen, Ideale suchen und auf der anderen Seite ein großes Imitationsbedürfnis da ist. Und in der Clique entstehen ja nicht die sozialfähigen Menschen, sondern eigentlich die seelischen Eremiten. Dann kommt einfach der letzte Schritt, den würde ich mal so bezeichnen, Horror vor dem Leben. Also alles, was eigentlich Leben ist oder was da ist, muss in irgendeiner Form zerstört werden. Man könnte auch das sagen als ein seelisches Vakuum, was einfach sich wie bestätigt fühlt, wenn es Gewalt ausübt über den anderen. Man kann nicht ewig Skinhead sein, sollte man denken. Zuerst ist ordentlich Ulster, richtig Power angesagt und das macht einen Spaß. Dann achtet man nicht darauf, was später passiert. Gut, dann wird man ruhiger nach einer Zeit oder so, oder hat man im Moment keine Lust darauf oder so. Dann willst du mal hingehen, irgendwo in der Disco eintrinken oder so. Oder irgendwo ganz normal hin und dann heißt das immer gleich hier. Skinheads, nein, danke. Ich bin ja schon so lange dabei, weiß nicht, ich glaube, ich bleibe im Moment auf dem Stand, in dem, wo ich im Moment bin. Eine andere Meinung werde ich niemals kriegen. Mein Äußeres, weiß nicht, ich kann meine Tätowierung nicht mehr abmachen. Kurze Haare werde ich auch immer behalten, auch vielleicht Glatze. Ich weiß nicht, wie ich mich verändern sollte. Früher habe ich mich echt komischerweise mehr geprügelt. Daran da sieht man auch, dass ich manchmal Unrecht, also dass ich Unrecht geprügelt habe. So, ne? Die Einstellung zur Gewalt bleibt die gleiche. Aber wenn man ein bisschen älter ist, ein bisschen länger dabei ist, dann kennt man irgendwo die Grenzen, dann ist man nicht mehr ganz so brutal. Oder man wird, ist das ganze Leben lang brutal. Und wenn man irgendwann mal Alkoholiker sitzt in der Gasse und bist nur am Prügeln und am Saufen und am Rumnörgeln und... Wenn die meinen, die können ewig so weitermachen, dann werden sie sehen, was sie davon haben, dann sitzen sie nur im Knast. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich nehme an, das wird also, wenn sich das so weiterentwickelt wie bisher, dann würde es einen richtigen Krieg geben, würde ich sagen. Ja, das hört sich ein bisschen pathetisch an, Krieg, aber teilweise ist das eigentlich schon so, ne? Teilweise ist das so. Hier im Westen war das so und da drüben wird es jetzt so. Das ist teilweise echt in Krieg ausartet, ne? Das sind echt Straßenschlachten, ne? Wenn ich sehe, wie teilweise die drüben bewaffnet sind, also das ist echt schon wieder Krieg so, ne? Wenn wir nicht in Zukunft auch die einzelnen Entwicklungsschritte der Menschen berücksichtigen und wirklich auch aus dem mehr seelenlosen, rein nach außen gewandten, materialistisch-intellektualistischen Element, wenn wir da nicht herauskommen, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Boden der falschen Autoritäten, der falschen Ideologien noch mehr in den Jugendlichen einfach wächst. Die Gesellschaft muss einfach andere Werte anbieten. Sie darf nicht nur Symptome bekämpfen und der Organismus bleibt krank, sondern sie muss tatsächlich auch etwas dagegen setzen. Und da muss man eben auch sagen, da sind Möglichkeiten auch da, dass der Mensch eben innerlich, damit kein Vakuum entsteht, zum Beispiel auch in vielfältigster Form kreativ tätig ist, um sich auch zu erleben. Also zu erleben in dem Schöpferischen oder in dem moralisch Guten und nicht nur zu erleben im zerstörerischen, destruktiven. Die Skins, also die anfangen, also richtig anfangen dabei zu sein, die sollten vorher mal nachdenken, ob sie überhaupt die Einstellung dazu haben. Denn meist ist das gar nicht der Fall und dann machen sie also nur Scheiß und kommen hierher und dann merken sie es. Also das wollte ich nur sagen, die sollen mal mehr nachdenken, was sie machen. Und weil die Bock haben auf Gewalt, das glauben die, aber das ist auch gar nicht so. Also das verbreitet sich schon, wenn man die Propaganda geschickt führt. Ich meine, jetzt durch das Hinzukommen der DDR, wo es bestimmt noch ein paar mehr Rechtsradikale gibt. Sie hörten Terror, Totschlag, Türkenjagd. Begegnungen mit Skinheads. Eine O-Ton-Collage von Jens Dücker. Sprecher Kai Henrik. Produktion Norddeutscher Rundfunk 1992.